نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، und wir fangen heute inshallah mit Kapitel 30 بإذن الله تعالى. باب الشفاعة. قال الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. الشفاعة هي التوسط لغير لجلب منفعة مثلا هي أن تتوسط لشخص أن يساعد آخر، أو أن تشفع عند شخص أن يسامح أو أن يعفو عند الآخر. وشفاعة هنا في هذا الباب المراد فيها شفاعة الدنيا، وهي أن يشفع الإنسان لشخص عند آخر، أن يشفع الإنسان لشخص عند الآخر. وهذا بارك الله فيكم أنه جائز في ديننا، وما فيه أي شيء، وهو شفاعة للإنسان. والشفاعة أقسام، منها ما هو محرم وهو أن يشفع لشخص في باطل في حرام، وهذا ما يجوز أصلا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لا أقام عليها، أو لقطعت إيدها لا أقام عليها النبي صلى الله عليه وسلم الحد. وكذلك لما أراد أسامة أن يشفع في المرأة المخزومية، النبي صلى الله عليه وسلم أبى ذلك. وبارك الله فيكم، الشفاعة إذن في المحرم وفي الباطل لا يجوز، كقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأما بارك الله فيكم، كنت يهون من تاني ثم بل أوكي الحمد لله. يعني مش هون كنت بتاني بشاهد زان. طيب، والقسم الثالث إذن في الباطل أو في الحرام لا يجوز، أو مثلا في حد من حدود الشفاعة. أما الشفاعة في أمر مباح، أما الشفاعة في أمر مباح فهذا لا بأس به، ودليله الحديث حديث أبي موسى الأشعري رحمه الله عليه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب، وفي رواية ما شاء. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالشفاعة، يعني بالوساطة للآخرين، في كثير من الأمور. ولكن المهم ما يكون هذا الأمر في محرم، ما يكون هذا الأمر في محرم، بارك الله فيكم، لأنه هذا أصلا لا يجوز. وكذلك الحديث الآخر وهو عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بريرة وزوجها، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعته. قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: إنما أنا أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. مغيث كان زوج بريرة، واختلف أهل العلم فيه، فمنهم من قال أنه كان عبدا، ومنهم من قال كان حرا. فلما اعتقت بريرة ولما أصبحت حرة، ما أرادت أن تبقى مع مغيث، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب من حب مغيث لبريرة، كان يحبها ويعجب. بريرة ما تريد مغيث، هو يريد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو راجعته، يعني لو خلص. فقالت: تأمرني؟ أنا هذا أمر منك؟ إنه أمر كانت فعلته، إنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا، إنما أنا أشفع، أنا أتوسط. قالت: لا حاجة لي فيه. والحديث عند البخاري. وانتبهوا لمسألة، بارك الله فيك، الشفاعة المقصودة هنا هي شفاعة الدنيا وليست شفاعة الآخرة. شفاعة الآخرة هذه لها أحكام أخرى. وأما في الدنيا فيجوز أن تشفع بين اثنين طالما تستطيع، أما في أمور أخرى لا. أما هؤلاء الناس الذين يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة ليوم القيامة فهذا خطأ، وهذا والعياذ بالله لا يجوز، لأن الله يقول: قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة كلها لله سبحانه، وما يشفع أحد إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. لذلك ما تطلب شفاعة الآخرة أو الشفاعة في أمر لا يستطيع الإنسان، لا يستطيع الإنسان أن يتوسط فيه، ولا تجوز الشفاعة في أمر حرام أو في حد من حدود الله، لا تجوز أصلا، ولا تجوز في أكل حقوق الناس. الناس تقول لك اليوم واسطة، الواسطة في الخير لا بأس. يعني مثلا رجل عنده مع الآخر مشكلة مادية، فأنت تدخل بينهم وتشفع لأحدهما عند الآخر بحيث أنه ينتظر ويصبر عليه، هذا لا بأس به، ما في شيء هذا. إنما إنسان له حق، وما والآخر ما يريد يعطي حقه، فتشفع بحيث أنه ما يأخذ حقه، فهذا لا، هذا أمر ما يجوز أصلا، بارك الله فيكم. لأن الشفاعة تكون في أمر جائز، في أمر جائز، فهذا ما فيه شيء، والله تعالى أعلم وأعلم. فانتبهوا لهذا، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. كابيتل 30 das ist die vier Sprache, vier Sprachen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. Das sind Surah An-Nisa, die 84, sinngemäß. Wer vier Sprache einlegt für eine gute Sache, dem steht ein Teil daran zu. Der wird etwas davon bekommen, Lohn dafür bekommen. Es geht, barakallahu fikum, hier in diesem Kapitel, das geht hier um die vier Sprachen im Leben, im Leben, nicht die Fürsprache am letzten Tag. Nicht die Fürsprache am letzten Tag. Aufpassen, Barakallahu fikum, nicht, dass man falsch versteht. Das geht hier um Fürsprache, ist wichtig den Leuten, wenn du etwas schaffen kannst. Das bedeutet, mit anderen Wörtern, da könnte man sagen, dass du ein gutes Wort bei aber einer anderen Person einlegst für eine dritte Person. Das ist in Ordnung. Aber du musst nur aufpassen. Das heißt, das geht hier, Barakallahu fikum, darum, dass du zwischen zwei Personen vermittelst, ein gutes Wort einlegst, damit sie etwas Gutes und das gibt. Deshalb man sagt, Al-Shafa'a, das ist sozusagen vermitteln zwischen zwei Personen, das wird wie Schlichtung, ist das eigentlich hier. Die Schlichtung sollte man sagen lieber als Fehlsprache. Auf jeden Fall, dass man zwischen zwei Personen schlichtet oder zwischen zwei Personen vermittelt, damit man etwas Gutes bekommt und Schlechtes nicht. Okay. Und deshalb, Barakallahu fikum, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat nicht akzeptiert, als jemand vermitteln wollte wegen einer Strafe. Eine Frau hat geklaut. Eine Frau hat geklaut. Und dann kamen die Leute zu, die haben gesagt, wen liebt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam am meisten? Da hat man gesagt, Usam ibn Zayd. Dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesagt, als Usama zu ihm kam, der hat ihm gesagt, willst du vermitteln in einer Sache Gottes? Das geht nicht. Und er sagt, bei Allah, wenn die Tochter von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, das wird Fatima, wenn sie klaut, dann wird der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sie bestrafen. Diejenigen, die vor euch waren, als die Reichen und die Machthaber etwas gemacht haben, da wurden sie freigesprochen. Und als die Armen oder die Schwachen etwas getan haben, dann hat man sie bestraft. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat geschworen. Das heißt, Al-Shafa'a ist in einer Strafe. Zweitens, man darf nicht Fürsprache einlegen für etwas, was haram ist. Du kannst nicht zum Beispiel Fürsprache einlegen, damit jemand das Recht von dem anderen nicht gibt. Oder damit jemand etwas Schlechtes tut. Das geht nicht. Aber die Fürsprache zwischen uns Menschen gilt, wenn das in einem Thema ist, was erlaubt ist. Was erlaubt ist. Das heißt, es gibt Erlaubtes, angenommen. Eine Person hat von der anderen Person Geld genommen. Der hat ihm gesagt, ich gebe dir am Ende des Monats. Und diese Person kann nicht mehr geben. Und er kommt zu dir, sagt, bitte, hilf mir. Ich schäme mich, mit dieser Person zu sprechen. Er hat recht, bitte vermitteln, dass er ein bisschen wartet. Dann sagst du ihm, bitte, kannst du ihm ein bisschen Zeit geben, Geduld, Zeit, das geht in diesem Sinne, das ist Schafa'a. Es gibt ein Problem zwischen zwei Leuten und einer will dem anderen nicht verzeihen. Du kannst hier dich einschalten, damit er ihm verzeihen. Weil das gut ist, das wird, wenn du Fürsprache einlegst, gute Themen, dann kein Problem. Und der Beweis dafür, Barakallahu fikum, ist Hadith Abu Musa al-Ash'ari. Er sagte, immer wenn jemand mit einer Bitte zum Propheten kam, ging er zu den Anwesenden und sagte, sallallahu alaihi wasallam, bittet für ihn, ihr werdet euren Lohn von Allah erhalten und Allah lässt sein sagen, was er will. Das wird, wenn ihr oder leistet für ihn Fürsprache. Wenn ihr das macht, vermittelt für ihn. Und wenn er das schafft, was er will, dann werdet ihr auch davon Adl, Lohn bekommen von Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Prophet sagt, was Allah subhanahu wa ta'ala will. Das wird der Prophet sagt das nicht von sich selber. Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt das. Und noch eine Geschichte, damit das klarer wird, ist von Ibn Abbas überliefert. Und zwar bezüglich Geschichte von Barira und ihrem Mann. Der Mann hieß Mughif. Der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam sagte Barira, es wäre gut, wenn du ihn zurücknimmst. Sagte Barira, o Gesandter Allahs, ist es ein Befehl? Der Prophet sagte, nein, ich versuche nur Fürsprache zu leisten. Dann sagte Barira, ich habe keine Interesse an ihm. Und subhanallah, Barira war eine Sklavin. Und Barira hat sich losgekauft, indem sie Freifrau geworden ist. Und Mughif war ihr Mann. Und die Gelehrten, einige sagen, Mughif war Sklave. Und andere sagen, der war auch nicht mehr versklavt. Und dann sagen sie, Barira, und die Geschichte ist so, Barira wollte Mughif nicht mehr haben. Aber Mughif wollte Barira. Und er hat sie so gemocht und geliebt. Und der Prophet sagt, schaut mal, wie Mughif Barira will. Und liebt Barira ihn überhaupt nicht will. Deshalb hat der Prophet viel Sprache gesagt. Er hat gesagt, das ist dein Mann. Nimmst du ihn? Zurück. Sie sagte, nein, ich will. Da hat sie gesagt, erstmal, ist das ein Befehl? Weil wenn das Befehl vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ist, dann wird sie das durchführen. Aber das war kein Befehl. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, ich leiste hier vier Sprachen. Und deshalb, barakallahu fikum, eine Sache ist sehr wichtig in diesem Zusammenhang, dass man weiß, es geht hier darum, dass man Fehlsprache im Leben leistet. Das geht nicht um die Fehlsprache am letzten Tag. Und das, was manchen, indem sie zum Beispiel zum Grab von einem Scheich oder dass sie den Propheten um Fehlsprache bitten, das ist ein großer Fehler. Das sollen wir aufpassen, barakallahu fikum. Fehlsprache im Leben, wenn du schaffen kannst, wenn du da bist, wenn du am Leben bist und du kannst Fehlsprache zwischen zwei Leuten leisten, das wird vermitteln, dann kein Problem. Solange das erlaubt ist und solange die Rechte von den anderen nicht weggenommen werden. Aber wenn etwa, wenn du Fehlsprache leisten würdest und es gibt dabei etwas Schlechtes, dann darfst du es nicht tun. Und das ist, barakallahu fikum, dieser Kapitel für heute. Allah subhanahu wa ta'ala von mir, von euch annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen, mäßigen, alhamdulillahi rabbil alamin. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Da wir ein bisschen Zeit haben, dann gebe ich euch die Möglichkeit, wenn die Brüder auch hier Fragen haben, dann können Sie Ihre Fragen stellen. Ja, und auch im Internet, da können Sie das an die Admin schicken, bin ich alle. Erstmal bezüglich dieses Thema, was wir gemacht haben, wenn man keine Fragen zu diesem Thema hat, dann inshallah kann man meine Fragen stellen. Na. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mit Fragen zu tun habe. Sag mal erstmal. Okay. Es gibt zwei Personen, die planen demnächst zu heiraten. Und wir haben von dem Mann was in Schaf gehört, was mit Ehe zu tun hat. Sollten wir die Familie von der Frau informieren? Wenn dieser Mann, die Frage ist, Damen und Brüder und Schwestern im Internet hören, die Frage ist, der Bruder sagt, es gibt zwei Leute, die heiraten wollen und die Familie der Frau kennt nicht alles von dem Mann und es gibt etwas von dem Mann, was schlecht ist. Sollte man die Familie warnen? Das hängt davon ab, was schlecht denn dieser Mann tut. Wenn das etwas ist, was mit der Person zu tun hat und was die Familie nicht bei anderen, dann kein Problem. Aber wenn man zum Beispiel etwas Großes kennt, was schlimm ist, dann sollte man natürlich die Familie warnen, weil das auch sozusagen zu Al-Amr al-Ma'ruf und Nahi al-Munkar gehört. Und das hat mit Rida und Nemima nichts zu tun. Das hat nicht mit Verleumdung oder üble Nachrede verbreiten zu tun, sondern das ist ein Schutz für diese Familie, solange man hier etwas schaffen kann. وأريد أن يتزوج فهل يجوز أن عائلة مشاكل عند هذا الرجل يهبت ألف خاقن يتشكن ألف خاقن يتشكن es gibt nicht Nachgebet Nachgebet gibt es nicht mehr können die Brüder und Schwestern gut hören Als ich die Frage bekommen habe, dann hat es so gemacht. Doch jetzt ist besser.